Und jetzt viel Spaß mit dem Blogcast bei blog.juba.de. Hallo und herzlich willkommen zur 84. Ausgabe des blog.juba.de Podcast. Ich bin René und heute mit dabei... Marin. Hallo. Hello again. Stimmt, du warst schon mal dabei. Ja, Stefan hat sich wieder mal aus dem Staub gemacht und hat nichts auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Was sollte der hinterlassen? Na, dass er sagt, hallo, ich bin gerade in Leipzig, auf dem Weg nach Chemnitz. Nee, ich glaube, er ist in Berlin, er hat Besuch. Wir müssen jetzt mal nebenbei noch einen Song raussuchen. Er hat es vergessen. Das bleibt ja alles an mir hängen. Ja, ich vergesse es sonst nie. Unser Thema ist heute Motivation. Die Stefan ja heute nicht hatte, wie es aussieht. Wir ja, total. Was versteht man unter Motivation? Ja, was versteht man darunter? Also ich verstehe da gute Laune drunter. Gute Laune und Spaß. Wir können ja mal beim Wort selber anfangen. Was heißt Motivation? Oder wo kommt das her? Aus dem Lateinischen. Ich weiß nicht. Man hört es ja schon, Motiv. Ja. Das heißt, du hast halt ein Motiv hier zu sein. Jawohl. Na, was ist das? Ich mach's gerne. Mit dir zusammen. Ja, ich weiß, deswegen bist du auch rüber neben mich gekommen. Ja, es jetzt ist neben René. Es war meine Motivation, von dem Gegenüber mich neben ihn zu setzen. Ja, Motivation kommt von dem lateinischen Wort motus, was so viel wie Bewegung heißt. Siehst du, damit hattest du Tatsache. Das war Tatsache ein Motiv, die Bewegung von da drüben nach hier. Das stand da aber gerade nicht. Doch, wir haben Wikipedia nebenbei offen. Also Motivation heißt Tatsache vom lateinischen Wort motus, Bewegung. Warte, okay. Genau. Pardon. Motivation. Weißt du, was das Tolle an Motivation ist? Nee, sag's mir. Ich brauche gerade ein bisschen. Dass Motivation total kostenlos ist. Und nicht überall, immer. Doch, Motivation ist kostenlos. Motivation liegt überall rum, man muss sich nur selber motivieren. Ja, aber sie ist nicht immer kostenlos. Wieso, wann kostet sie denn Geld? Naja, also man kann es ja anders definieren. Du sagst jetzt wahrscheinlich wieder, so wie du auch bist, in deiner Art und Weise, du kennst andere Gründe, um dich zu motivieren. Für mich sind es wahrscheinlich nicht dieselben. Gut, also es gibt auch Leute, die lassen sich durch Geld motivieren. Das meine ich jetzt nicht so zwingend. Nee. Muss ja nicht zwingend Geld sein. Dann, was denkst du denn, wenn du schon mit Arbeitsverhältnis anfängst, wessen Aufgabe ist denn das, jemanden zu motivieren? Ist es als Arbeitnehmer deine Aufgabe, dich zu motivieren, oder ist das die Aufgabe des Arbeitgebers? Beide. Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also ich denke, man kann sich selber am besten motivieren. Das sollte man auch tun. Aber manche können es nicht. Eine gute Führungskraft schafft es aber, in seinen Mitarbeitern Feuer zu entflammen, was dazu führt, dass sie auch motiviert sind. Ja. Ich überlege gerade, ob mir ein Beispiel ein. Mir fällt was ein. Erzähl mal. Ich habe heute für meine Mitarbeiter als kleines Dankeschön eine Merci-Packung mitgebracht. Und da haben sich die beiden sehr doll gefreut, weil sie halt kurzfristig eingesprungen sind zum Arbeiten. Und haben sich dann ganz doll bedankt für diese Merci-Packung und haben auch nicht so weiter gesagt. Fand sie halt ganz toll. So was zum Beispiel, ne? So kleine Gesten. Ich bringe auch mal Gummibärchen mit. Das ist ja fast clever, das am Anfang des Arbeitstages zu machen, statt am Ende. Ich bringe auch mal Gummibärchen mit, ne? Und da freut sich halt immer jeder, ne? Und dann knabbert man sich nicht mehr durch. Ja. Es gibt natürlich auch das Gegenteil von Motivation. Oder besser gesagt, sagen wir so, Motivation muss ja nicht immer positiv sein. Motivation kann auch negativ sein. Weil ich kann ja auch motiviert sein, nichts zu tun. Jo. Oh, ist doch schön. Also das nennt man ja, dann ist man demotiviert, aber in Wirklichkeit hat man ja ein klares Motiv. Ne? Entweder will man ganz klar seine Macht als Arbeitnehmer, Arbeit, das ist ja nicht nur eine Arbeit, bei der Arbeit. Das ja, aber sag mir doch mal, inwiefern ich mich zu Hause motivieren sollte. Okay, meine Motivation zu Hause wäre aufräumen. Dazu muss man sich echt motivieren. Das stimmt, die Frage ist, was sollte mich zu Hause noch motivieren? Vielleicht... dich mit deiner Familie auseinanderzusetzen oder so. Da brauche ich ja manchmal auch Motivation. Also wenn ich von Arbeit komme, bin ich erstmal down. Down, ja. Ich auch. Und aber auf dem Weg nach Hause überlege ich schon, und wenn ich zu Hause bin, dann lachen mich meine Kinder wieder an. Da bin ich anders. Und wie, letztendlich. Es ist anders, du kommst nach Hause und du hast halt nicht die Zeit, mal 5 Minuten die Füße hochzulegen oder so. Aber du kannst dich ja, weil es ist ja eine Kopfsache, ne? Ja klar, das ist eine Kopfsache. Deswegen schulen ja auch ganz viele Eigenmotivation. Ich glaube, das Wort habe ich öfter schon mal gehört. Eigenmotivation, ja. Was wieder darauf hinausgeht, dass du selber dich motivieren musst, ne? Ja, ich habe auch ein ganz tolles Buch gelesen. Wie heißt das? Ich weiß es nicht mehr. Ach, Fisch, habe ich ja schon mal erzählt. Fisch, ja. Fisch, genau. Und da waren noch ganz viele Sachen drin, die wirklich hilfreich sind, ne? Also die wirklich sagen, ey, ja, stimmt. Ja, das ist das Problem bei Büchern. Man liest die, sagt, ja, aber man setzt sie nicht um. Ja, Da, das ist auch wieder so ein Thema Motivation. Und zwar kenne ich jemanden, der ist so ein bisschen chaotisch. Und dementsprechend chaotisch sieht das bei ihm auch immer auf dem Arbeitsplatz aus. Wer denn? Ich will ja keinen Namen nennen. Denk dran, den Podcast haben wir, Leute. Okay. Aber da habe ich jetzt noch was Gutes gehört. Das fand ich ganz lustig. Wo waren das heute? Ich habe irgendwo... bei einer Kochshow. Ja. Nee, ich lenke nicht ab. Das möchte ich kurz unterbringen, weil es ganz lustig war. Horst Lichter heißt er. ZDF Kochshow. Und der hat gesagt, hat er das gesagt? Irgendwie, dass manchmal das Essen richtig scheiße schmeckt, aber er will jetzt nicht sagen, Horst, du weißt, was hat er gesagt? Klaus, du weißt schon Bescheid. Um da noch jetzt auf die andere Seite zurückzukommen. Also der Arbeitsplatz ist ja chaotisch und die Person hat sich auch gesagt, da möchte ich natürlich auch was gegen tun. Ja, und das ist ja halt sehr chaotisch, der Arbeitsplatz, und die Person will halt Ordnung schaffen. Und hat sich dazu ein Buch zur Hilfe genommen, hat dieses Buch gelesen und hat dann tatsächlich angefangen, den Arbeitsplatz sauber zu halten. Und jetzt ist es so, man hat ja eine bestimmte, man hat ja Grundeigenschaften, die sich nicht so leicht ändern lassen, nur mit viel Disziplin. Und deshalb verfällt man immer in das alte Schema zurück, wenn man sich nicht motiviert, dran zu bleiben. Ne? Also du musst schon über einen längeren Zeitraum dann auch diese Änderungen vollziehen. Aber wie? Wie? Dazu muss man sich halt motivieren. Ne? Also jetzt wollte ich mal wegen dem Buch gucken. Amazon Fisch heißt es. Ja, gibt es auch schon mehrere Teile von, ne? Ich habe, glaube ich, genau. Ein ungewöhnliches Motivationsbuch. Ist auch gar nicht mal teuer. Amazon Fisch. Von Ulrich Magin? Nee, das ist es nicht. Fisch, hier ist es doch. Nee. Heißt es mit SH, ne? Nee, auf Englisch. Ja, Fisch, SH. Hm. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich finde so eine Bücher schon mal nicht falsch, weil... da ist es. Guck mal, kostet nicht viel Geld. 7,95 Euro. Ja, ist wirklich gut. Da gibt es schon mehrere Teile von, ja. Und da übernimmt das Buch nämlich die Aufgabe, was ich vorhin sagte, was eine Führungskraft machen sollte. Es geht aber auch um den Buch um eine Führungskraft, ne, die halt ihr Team motivieren soll und umsetzen soll und so weiter und so fort. Und ich habe es von meinem Arbeitgeber gekriegt. Nur mal so. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Man muss halt auch wirklich versuchen, das, was in dem Buch ist, umzusetzen, sonst macht es keinen Sinn. Ja. Also auf Arbeit wüsste ich gerade nicht, also ich rede mal nur von Arbeit, aber zu Hause fällt mir nichts ein, was mich motivieren könnte, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also von meiner Seite, dir wird es wahrscheinlich, ja, du hast bestimmt 1000 Ideen. Die Frage ist, ja, pass auf, du brauchst ja nur ein Motiv, wenn du irgendwo hin willst. Wenn du nirgendwo hin willst, dann brauchst du auch keine Motivation. Also musst schon so leben an sich und zum Atmen braucht man keine Motivation. Das macht man automatisch. Yeah. Ne? Aber wenn du jetzt, die Frage ist ja langfristig gesehen, ne, wenn man irgendwas in seinem Leben erreichen will, ja, dann sollte man sich ein Ziel setzen und dann braucht man Motivation, um dieses Ziel halt auch umzusetzen. Ja. Meistens ist es nicht das Geld. Bei ganz vielen ist es nicht mehr das Geld. Also viele sagen, wenn du mal fragst, wie stellst du dir ein schönes oder was ist für dich wichtig im Leben? Dann sagen viele mal Geld, also gut Geld zu haben. Oder wenn sie sagen, was möchtest du erreichen? Im Leben, aber nicht. Aber Geld ist nicht der Punkt, wo ich sage, wenn mir jetzt einer, weiß ich nicht, 200 Euro mehr bieten würde, nur für meine Arbeit, wie auch immer, würde mich das nicht motivieren, wahrscheinlich einen anderen Job auszuführen. Was? Nur das Geld, weil ich wüsste, was dahinter steht und das würde mich dann gleich wieder, wie heißt das, demotivieren. Demotivieren. Also was ist das Geld? Eine negative Motivation. Ja, würde ich gleich einen Hintergedanken bei haben. Würde mich nicht interessieren. Also heute interessiert es mich nicht mehr. Ich glaube, wenn ich 18 wäre, bietet einer 300 Euro an für den Job. So, mach mal, ey, ist das voll, ja, mach ich. Würde ich mich drauf freuen und würde hinterstehen. Heute mit 30 Jahren, weiß ich, was dahinter steht. Ja, mit 30 Jahren sollte man dann auch schon seine langfristigen Ziele gefunden haben. Was übrigens auch ein sehr verbreitetes Problem ist, dass man die nicht hat. Oh, ich habe mein Ziel. Ich habe es auch geschafft. Hat das mit Geld zu tun? Nee. Ja, das ist gut, nee, weil viele sagen immer, was möchtest du erreichen? Sagen sie, ich möchte einen Job haben, wo ich viel Geld verdiene. Nee, das war nicht mein Ziel. Fragst denjenigen, und warum möchtest du viel Geld verdienen? Ja, bin ich finanziell unabhängig. Dann sagst du, ja, und was, das ist ja kein schönes Gefühl, wenn man, also klar, ist ein gutes Gefühl, finanziell unabhängig. Also ich habe Lotto gespielt, nur mal nebenbei, ja. Aber hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Die Frage ist, ob es glücklich macht, diese finanzielle Unabhängigkeit. In Wirklichkeit stecken dann so Sachen, dass einer sich sagt, oh, na, ich würde mir ja gern... ich würde mir gern ein ferngesteuertes Flugzeug mal kaufen und finde es total cool auf einer Wiese. Ne? Und dann merkst du, das Ziel ist gar nicht das Geld, sondern hinter dem Geld steckt noch mehr. Und so weit gehen manche gar nicht, sonst können sie schon glücklicher sein, ohne viel Geld zu haben. Ja. Ja. Ich weiß. Aber Lotto lebt davon. Ja, wir haben auch nicht gewonnen. Nee, eine super Zahl hatten wir. Aber Kinderzeit, nein, hat mich total demotiviert. Aber vor 18.50 Uhr war ich noch total motiviert und habe gehofft, ich schaffe es. Aber wir haben es nicht geschafft. Leider. Ja, also Motivation. Die Bücher kannst du jetzt wieder wegmachen? Ja, also Fisch, guckt euch mal an. Maren kann es empfehlen. Ja, ich habe es gelesen, das liest man an einem Abend. Also es ist wirklich ganz schnell und dann hat man ist man erstmal motiviert, das wieder, man muss es nur, wie gesagt, anpacken und umsetzen. Ich habe es nicht gemacht, genau das weil... Ja, ist auch immer nicht so einfach. Man muss erst mal wissen, wie fange ich es an. Am besten aufschreiben. Ich wollte gerade sagen, wie liest du ein Buch? Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten. Ich lese ein Buch halt, wie ich... Also ich lese halt. Du liest es ja und wenn da was ist, wo du sagst, ah ja, das ist interessant, dann merkst du dir das. Ich lese es zweimal. Aber ich schreibe es mir nicht auf. Ich muss heute ehrlich sagen, ich habe schon wieder vergessen, was da drin stand. Ja, also ich weiß genau nur das Grobe. Das ist nämlich das Problem. Warte mal, jetzt wollte ich gerade mal schauen. Das Buch hat wie viele Seiten? Das hat 128 Seiten, okay. Da kann man sich wahrscheinlich den Kern merken, aber so bestimmte Sachen, ich muss nur sagen, ich empfehle es, wenn man mit Stift und Zettel... In das Buch schreibt? Nicht in das Buch, sondern wenn du ein Notizbuch hast, dann so Sachen rausschreiben, dann schafft man es mal ganz schnell, so ein komplettes Buch, 128 Seiten, auf einer A4-Seite zu kriegen. Und das kannst du immer und immer, immer wieder lesen. Das geht ins Unterbewusstsein. Deins. Ja, natürlich geht das nur ins Unterbewusstsein, wenn man mehr als einmal sich zu Gemüte geführt hat. Also. Bei mir nicht. Du merkst dir das sofort. Nee, ich merk's mir ja nicht. Dann siehst du, dann sind die 7,95 Euro ja eigentlich für den Arsch gewesen. Ich hab's ja geschenkt gekriegt. Na gut. Aber es ist trotzdem toll. Aber heutzutage, ich meine, gut, gerade auch bei Kindern, das ist ja auch schwer zu motivieren, ne? Ja, Kinder sind ja nochmal ein ganz spezielles. Sagt aber René, hat bestimmt ein paar tolle Tipps. Kindermotivation. Ja, Kindermotivation. Wie motiviert man Kinder? Mit Zimmer auf. Nee. Nee, bei Kindern macht man es anders. Also, obwohl auch ähnlich wie bei Erwachsenen. Ne? Du versuchst, was Interessantes draus zu machen. Also, man ist ja nur motiviert, wenn. Also, der Mensch, der ist ja ein bisschen verspielt. Ne? Sucht Abenteuer und so. Und das ist zum Beispiel auch bei der normalen Arbeit wieder. Wenn du einen Job hast, der jeden Tag immer das Gleiche ist, ist, glaube ich, die Motivation, das zu tun, sehr gering. Wenn du aber ein paar Herausforderungen da drin hast oder ein bisschen Abwechslung, ich glaube, dann läuft das ganz gut. Ich habe bei einer Verkäuferin mal überlegt, eine Verkäuferin geht jeden Morgen in ihren Laden, steht da und verkauft ihre Sachen. Mhm. Das muss auf die Dauer irgendwann langweilig sein. Ja, absolut. Und ich denke, wenn dann so eine Sachen kommen wie Sommerangebote, Winterschlussverkauf, dass das das wieder interessant macht. Echt? Glaube ich nicht. Also Thalia zum Beispiel, die räumen den kompletten Laden dann um. Und ich glaube, das ist für den Mitarbeiter so ein bisschen auch ein... Ich glaube, das ist total personenbezogen. Weil ich sag mal, ich komme ja nur aus dem Hotel und habe es ja mal versucht in so einem Verkäuferladen, sage ich jetzt mal. Ne? Und ja, da war ich in, wie gesagt, 2 Wochen und es war total langweilig. Ich hatte überhaupt keine Motivation, um was zu machen. Schon am ersten Tag? Zweiten. Echt? Oh. Ja, also wie gesagt, ich war 2 Wochen da. Und bin dann wieder ins Hotel zurück. Ich weiß aber heute, dass ich das nie wieder machen werde. Sprich, in diese Richtung gehen, ja. Also ich denke, auch im Verkauf kann man motiviert sein. Also so im Laden. Ja, aber dafür muss man das dann wirklich lieben. Und sag ich mal, für mich im Hotel selber sage ich, okay, ja, da erlebt man jeden Tag was anderes. Siehst du, das kann mir zum Beispiel auch nicht. Aber es kann auch demotivierend sein, weil man denkt, okay, man hat jetzt Feierabend 8 Stunden, weil das ist so ein bisschen mal das Problem. Und dann kippt da einer um. Oder der Star kommt rein oder die Taxis oder man kommt, dort ist irgendwas gesperrt und man kommt nicht raus. Also dann, Dann ist es ja eigentlich nur erlebnisreich. Immer. Ja, und? Erlebnisreich und abwechslungsreich. Freust du dich, wenn du morgens auf die Arbeit? Oder sag mal so, auch bei anderen Jobs, die du hattest, gibt es da Jobs, wo du gesagt hast, da freue ich mich schon richtig doll, weil da wartet das und das auf mich? Ja. Gab's. Einmal. Und was war das da, was da auf dich gewartet hat? War das die Arbeit, die ja auch jeden Tag die gleiche ist? Oder? Ja, ist ja nicht die gleiche jeden Tag. Siehst du, das ist doch, sag ich doch, die Abwechslung, die bringt doch dann eigentlich das, was... Im Grundlegenden ja, aber es war halt immer so zwischendrin was anderes. Aber da habe ich mich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich morgen aufgestanden, bin mit einem guten Gefühl auf Arbeit gegangen und habe mich drauf gefreut. Und da musste ich mich auch nicht wirklich motivieren. Also ich habe in der Vergangenheit mit Leuten zusammengearbeitet. Muss ich sagen, Gott sei Dank waren das nur Einzelfälle, die wirklich nur auf Arbeit gefahren sind, weil sie arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Ja, aber wenn, zu wenn es so weit ist... Die Motivation, also Motivation schwer zu sagen, die Motivation war halt die, das Geld zu verdienen, aber die, der Spaß an der Arbeit war unheimlich gering. Also, ist ganz, also das muss ich jetzt gerade, weil du so erwähnst, ne, war ganz schrecklich. Also ich bin Mensch, wenn ich das merke, mir ist langweilig auf Arbeit und ich habe überhaupt keine Lust, abgesehen vom Geld, dann gehe ich. Ah. Dann suche ich, dann muss ich das suchen, wo ich wirklich drauf Lust habe. Also nee, das ist auch eine Qual. Ja, ich möchte nicht jeden Morgen aufstehen und sagen, meine 8 Stunden absitzen und wieder zurück, das ist ganz schrecklich. Deswegen, wenn es wirklich so weit ist, dann das merkt man ganz schnell. Ah. Und dann ist es halt zu gehen. Ist es. Ich überlege, in dem Job, wo ich bin, da ist es ja mal absehbar. Da weiß ich, okay, jetzt kommt das und das Projekt und dann freut man sich halt drauf und dann ist das Projekt abgeschlossen und dann kommt das nächste und so. Aber bei halt so Jobs wie Friseur auch, ne? Da sag ich mir, da stehst du da, du weißt gar nicht, was jetzt den Tag über passiert. Eigentlich schneidest du mal. Ja, und ich denke, sicherlich sagt ein Friseur auch nicht total abwechslungsreich, weil du hast mal die Frisur, aber du weißt halt nicht, was auf dich wartet, ne? Also du. Doch, Haare. Haare. Ja. Sag ich jetzt. Also für mich wäre das kein Beruf mehr, deswegen sind wir ja so, wie wir sind. Aber dann gibt es natürlich auch Leute, die das mit Leidenschaft wirklich leben, ne? Und das sind die, die dann auch ganz weit nach oben kommen. Ja, klar. Die machen sich und die hast du auch in jedem Job, ne? Die hast ja, im Friseur zum Beispiel gibt es ja auch. Ja gut, aber die haben meistens dann auch kein Familienleben. Ja. Ich sehe es in meiner Chefetage, die sind eigentlich fast jeden Tag da, aber anwesend. Gut, wir haben ja festgestellt, in der Hotelbranche ist es ja scheinbar so, dass da auch ganz speziell Leute gesucht werden, die kein Interesse am Familienleben haben. Ja. Ne? Und richtig. Das wird ja so ein bisschen forciert, auch durch die Art des Jobs, also durch die... Ja, klar. Also... Ja. Ich weiß nicht, kann man das sagen, was die tun, um wirklich da schon auszusondieren? Wir sagen nicht, welches Hotel. Die Arbeitszeiten. Das sind einmal die Arbeitszeiten und einmal auch, dass schon im Arbeitsvertrag geregelt ist, du musst erst in diesem Hotel arbeiten und du musst dann die Stadt wechseln. Nein. War das nicht mit dem Stadt? Ja, nee, ja, das war in gewissen Positionen. Ja, na, sag ich doch. Ja, genau. In höheren Führungspositionen wird das schon extra und ich glaube, das wird deswegen in den Arbeitsvertrag genommen, damit du schon Leute hast, die gar keine Familie haben. Ja. Weil dieser Arbeitsvertrag, wenn ich den sehe, der ist nicht familientauglich. Ist auch nicht. Kannst du auch nicht machen. Und das, ja, das ist halt traurig, ne? Weil es auch alleinziehende Väter oder auch Mütter, wie da auch immer, gibt, die ja ihren Job gut machen und nicht halt, ja, bis heißt es denn, dass Leute, die keine Familie haben, möglicherweise eine schlechtere Arbeit abliefern? Nein. Na, weil sie, ich meine, jemand, der keine Familie hat, ist ja scheinbar flexibler. Ja. Sehr flexibel. Das stimmt, stört es dann nicht, glaube ich. Also ich habe auch viele Freundinnen, die auch im Hotel arbeiten oder auch woanders, die keine Kinder haben und auch keinen Freund. Ha. Sind aber auch glücklich, so wie es ist. Aber die hängen sich natürlich auf Arbeit richtig rein. Ne? Die starten so einige vielleicht Projekte. Vielleicht hat auch ihre Ersatzfamilie. Ja, wie auch immer sie das sehen. Also für mich wäre das halt nichts. Ne? Das weiß ich heute, dass ich halt nicht meine Nächte jetzt mehr dort verbringen möchte, ne? Und lieber nach Hause möchte. Ja. Ich sage aber noch so ein super Mann, der mich dann zu Hause noch motiviert. Musstest du das sagen? Ja, das muss ich nochmal erwähnen, Enrico. Ah, ja, stimmt, er hört ja auch. Ja. Ja, ich hoffe. Nee, ich kenne ihn aber auch so, ja, stimmt. Ja, und er ist sehr motiviert. Das heißt, er sieht alles positiv. Das stimmt allerdings, ja. Das stimmt allerdings. Das ist auch immer nicht gut, sondern manchmal auch negativ, wenn man alles positiv sieht. Ich überlege gerade, ob es nicht auch Jobs gibt, in denen Leute mit Familie sehr gute Leistungen abliefern können. Sag mir ein. Also ich denke, den Job, den ich mache, ne, der ist, also die Arbeitszeit ist ja sowieso immer auf 8 Stunden begrenzt. Da sitzen aber kaum Frauen drin in diesen Positionen, oder? Das stimmt. Also in dem Job nicht, ja. Aber mit Familie, ich habe ja auch nur Familie. Ja. Aber da ist es so, ne, die Arbeit. Du könntest es aber auch nicht so machen, wenn Julia nicht wäre. Na gut, dann könnte ich meine ganz normalen 8 Stunden kann ich ja machen. Ja. Aber ich müsste denn, wenn Julia das andere nicht abdecken würde, klar, bräuchte ich wahrscheinlich, würde das manchmal mit der Arbeitszeit kollidieren, das kann natürlich sein. Aber ich meine, da ist es nicht zeitkritisch, ne? Ich muss nicht irgendwie unbedingt immer länger bleiben, sondern ich kann in meinen 8 Stunden das machen und kann auch da volle Pulle Gas geben. Ja? Natürlich ist es cool, wenn man das so hört, gerade Programmierer, die da ein bisschen in die Nacht reinsitzen und so. Mache ich manchmal auch, aber zu Hause, wa? Ja, ja, klar, ja gut, aber du machst es ja gerne. Eben, und das du machst es, weil dir merkt man es ja auch. Du machst es ja richtig gerne. Da ist vielleicht auch das Beste, wenn man sich einen Job sucht, der nah im eigenen Interessengebiet ist, wo man vielleicht sogar Berufliches mit Privatem recht gut verbinden kann. Ja. Also ich fahre morgens nicht zur Arbeit, sondern ich fahre im Prinzip ins Büro, um dort ganz in Ruhe, weg von zu Hause, meinen Job zu erledigen. Ne, was ich damit sagen will, für mich sind das... du merkst, ich überlege gerade. Ja. Ne? Ich muss die Wörter in mich aufnehmen und überlegen. Das dauert bei mir mal ein bisschen. Ne? So geht es ja möglicherweise nicht anders. ich will damit sagen, für mich ist Arbeit klingt, wenn man das aus dem Mund von anderen Leuten hört, die vielleicht die Arbeit so als Pflichterfüllung sehen, um ihre Miete einzubringen, da hört sich Arbeit so an, als wenn das halt so eine Pflichterfüllungsnummer ist. Und ich wechsle nur den Ort und mache an dem anderen Ort eigentlich das, was ich zu Hause auch mache, nur halt im Auftrag von jemand anders. Wenn du so das Schlimme ist, dass ich ja das, was ich auf Arbeit mache, teilweise auch versuche, zu Hause umzusetzen. Und das ist nicht richtig. Ja, das ist wahrscheinlich für die Familie sehr stressig, ja, wenn die um 6 Uhr Betten beziehen müssen. Ich beziehe keine Betten, Mensch. Ach so. Nein, aber ja, es ist schon richtig, was du sagst. Aber du sagst es immer so, dass sich das alles toll und nett anhört. Muss es ja auch. Weißt du, wenn ich davon nicht überzeugt bin, könnte ich es nicht so leben. Und das ist, aber du bist ja auch ein Strahler, weil ich muss ja immer sagen, René ist ein Strahlemann. Nee, das ist immer. Das ist aber, was für Motivation auch gehört, ne? Dass man selber davon überzeugt ist. Deswegen, weißt du, was mich motivieren würde? Motivation muss. Ja, Eigenmotivation habe ich, wenn ich weiß, auch ganz blöd gesagt, so unter uns Frauen, wenn ich mir, so war es früher schon, eine Tasche gekauft habe, die ist neu, und ich weiß, ich kann die morgen einpacken und ich gehe zur Arbeit. Das finde ich toll. Und da würdest du sicherlich auch Hürden überwinden, die du sonst nicht überwinden würdest. Ich finde das dann toll, morgens aufzustehen mit meiner neuen Tasche. Das heißt, wenn wir jetzt Leuten helfen wollen, ich finde, wir sind mit dem Job, das sollte man vielleicht... Leuten helfen, privat ist es wichtig. Wenn wir jetzt Leuten so einen Tipp geben wollten, die jetzt... bleiben wir jetzt ganz schnell zum Beruf. Ich würde das mit dem Beruf zu Ende bringen, weil ich finde das nicht so... Einen Tipp geben? Also nicht so richtig. Die jetzt sagen, oh, ich muss jeden Morgen zur Arbeit und mich kotzt das echt an. Ich bin froh, wenn Wochenende ist. Für mich mein eigener Standpunkt, wenn es wirklich so weit ist, dann muss man ganz klar sagen, dann würde ich mir eine Zeitung nehmen, wo andere Jobs drin sind oder für mich selber, was mache ich gerne? Okay, dann sag ich und würde mich umschauen. Habe ich keine Lust zu, ich habe ja einen Job. Ja, aber dann kannst du nicht, dann brauchst du dich auch nicht ärgern die ganzen Jahre, wenn du unmotiviert bist. Du musst mal einfach nur wissen, okay, was ist denn jetzt richtig? Ja, aber das ist doch immer so. Das ist doch bei jedem anderen Job auch so. Das ist ja nicht richtig. Ist es ja nicht. Hat man es schon mal ausprobiert? Die meisten, die so denken, die sind schon 10, 20 Jahre da drin. Für dich und den Zuhörer. Ja, ich schlüpfe gerade nur in die Rolle rein, ne, um halt mal rauszufinden, was... Ja, aber es gibt ja so Leute, die halt dann wirklich sagen, nee, auch einen anderen Job suchen ist keine Alternative, weil auch das ist Arbeit. Ja, das ist alles Arbeit. Aber da sag ich dir ganz ehrlich, dann braucht man nicht drüber reden. Dann müssen sie es so hinnehmen. Nee, aber wenn man denjenigen helfen möchte... Nee, will dann, ich ja dann nicht mehr. Also, gut, ich würde demjenigen helfen, und indem ich sage, such dir einfach in deinem Job interessante Punkte raus, weil jeder Job hat halt was Interessantes. Wenn man das schon so mit verschränkten Armen oder wie sagt man, so versperrt sieht, dann ist klar, dass man da... Aber kann man nicht auch in so einer Situation, wenn man, sag ich mal, also ich bin so ein Mensch, der ganz ehrlich ist, und wenn ich mich unzufrieden fühle, mit meinem direkten Vorgesetzten sprechen? Oder man sucht den Grund, aber für viele ist es, für viele, entschuldigen Sie mich, das war falsch, für manche ist es vielleicht so, dass das hat vielleicht gar nichts mit dem Arbeitgeber zu tun oder so, sondern einfach dieses dorthin auf Arbeit und man ist genervt. Nee, eigentlich könnte man auch zu Hause sitzen. Manchmal ist schon auch die Umgestaltung eines Arbeits, wie du schon gesagt hast, eines Arbeitsfeldes sehr wichtig. Ne? Ah. Also ich zum Beispiel lege mal ganz viel Wert drauf, dass ich neben meinem Computer Obst habe und meine Gummibärchen. Wie gesagt, ne, wenn ich jetzt... Dass man das so ein bisschen sich... Ja, dass man wirklich seine Sachen, alles und wichtig ist Ordnung. Also ich muss ja mal sagen, mein Schreibtisch ist leer. Bei mir steht wirklich nur der Computer drauf, nichts weiter. Mit dem Apfel. Ja, genau. Auch Obst, ja. Der Obstrechner steht da und sonst nichts. Nee, das ist für mich zum Beispiel auch wichtig, weil ich möchte morgens auf Arbeit kommen und ich freue mich, wenn ich mich an diesen freien Arbeitsplatz setze. Klar, während der Arbeit, ich habe eine Kiste dazu stehen, wo alles drin ist, hole ich das dann alles raus und dann sieht der Tisch auch, ist ja auch voll. Ja, aber das ist ganz entspannt. Aber wenn entspannt. Ich morgens hinkomme und so einen vollgelegten Arbeitsplatz sehe, dann würde ich schon sagen, okay, vorbei. Ja. Deswegen ist es ganz so wichtig, wenn man reinkommt, dass schön alles ordentlich an seiner Stelle steht, nicht schön sauber ist, bisschen Obst und Gummibärchen, das runden noch den Tag ab, da kann man nämlich zwischendurch reingreifen. Und Latte Macchiato. Also Marins Tipp für die, die unmotiviert zur Arbeit gehen, macht euch einfach euren Arbeitsplatz schön und vielleicht funktioniert es ja. Ja. Denn ich würde sagen, wir spielen erstmal einen Song. Ich habe jetzt hier einen, den habe ich noch gar nicht angehört. Ich würde sagen, wir spielen einfach erstmal und ich sag euch dann, wie der Song heißt. Ja, also wir hören uns gleich. Side and sat there point blank. So, wir sind zurück. Haben einen tollen Song gefunden, doch noch. Und zwar, wir wollten erst Motivation, hieß der. Das war... ganz schrecklich. Sag's doch. Der war wirklich grausam. Ja. Der hat mit Motivation überhaupt nichts zu tun. Die einzige Motivation, die der bei mir ausgelöst hat, war sofort die Stopptaste zu drücken. Yep. Wir haben einen Swanky. Und da sind wir drauf gekommen, dass Musik auch sehr motivierend ist. Ja, ist es auch. Kannst du dich nicht mehr dran erinnern, Renéchen? In unsere Zeiten, so mit 14, 15, so kurz vor. Ja, bevor du irgendwelche Sachen ausblaust, die vielleicht gerne hören möchte. Nee, hallo? Wir haben zum Beispiel auch eine CD, die wir am Wochenende mal hören. Motivations-CD? Nee, nicht Motivations-CD. Das sind so Songs, die wir halt toll finden. Mhm. Und das hören wir am Wochenende immer. Und ja, da kommt so Wochenendstimmung auf. Nee, nicht zum Saubermachen, zum gemütlich in der Familie beisammen sitzen. Ach so, na, ich nehme sowas mit zum Saubermachen. Das motiviert mich denn. Schön entspannt. Ja. Ja. Das kannst du nicht loben, wa? Ja, wir wollten aber von beruflicher Motivation wegkommen zu... War immer doch schon. War immer im Saubermachen. Ja, genau. Hat ja nichts mit Arbeit Job. Zu tun. Hausfrauenjob. Nee, zu privater Motivation, weil die wird, glaube ich, selten angetroffen. Weil, würde mir jetzt nichts einfallen. Richtig, du kommst nach Hause und man motiviert sich zunächst, wenn man nichts macht. Nee. Ne? Wenn man, aber habe ich auch keine Lust zu, wenn ich nach Hause komme. Du willst dann dich entspannen und ja. Willst... Ja. Gut, aber man möchte ja auch irgendwo hinkommen, ne? Also viele Leute wissen nicht, wo sie hinwollen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß das auch nicht. Deswegen probiere ich ja so viel aus, weil vielleicht treffe ich irgendwann mal die Sache, wo ich sage, das ist es. Ne? Also, zu Hause, also hobbymäßig meinst du jetzt? Hobbymäßig oder wie auch immer. Zum Beispiel diese Podcast-Geschichte letztendlich, die Motivation, das zu machen. Fällt mir jetzt auch nicht so wirklich ein. Aber siehst du, weil du das gerade sagst, weil ich habe ja nun eure Podcasts immer gehört und fand die halt sehr interessant. Ne? Vorher ich habe von dir öfters schon mal gehört, Podcast, ich so, nie raufgeklickt, hat mich nicht wirklich interessiert. Ne? Und bin dann, als ich das gehört habe mit Enrico im Radio, fand ich das super toll und total interessant. Also hey, da hätte ich voll mal Bock drauf mitzumachen. Du wolltest aber berühmt werden, das war doch der. Nein, oh Mann, ich will nicht berühmt werden, damit man dadurch berühmt wird. Ja, total. Ja, okay, ich bin berühmt. Wir waren in der Süddeutschen Zeitung. Also ich bin Marin Seeger. Nein, aber wirklich, also das war für mich wirklich der Punkt. Ich fand es sehr interessant und ich habe wirklich Lust gehabt, weil ich rede ja auch gerne, auch manchmal sehr, sehr schnell. Du, dann solltest du vielleicht einen eigenen Podcast machen, statt meinen hier voll zu quatschen. Nee, möchte ich aber nicht. Ich möchte ihn gerne mit dir machen. Ja, okay, jetzt können wir ja auspacken. Jetzt hast du ja nun schon die Details verraten. Stefan ist nicht wirklich im Urlaub. Stefan war hinten im Schrank eingesperrt. Ja, ging nicht anders. Danke für die 50 Euro, Marin. Nee, aber hier zum Beispiel die Motivation für diesen Podcast. Es ist so, manchmal ist es halt eine Pflicht. Ne? Wir machen es alle 2 Wochen. Und mein Ehrgeiz ist natürlich auch, das durchzuhalten. Vielleicht ist das auch die Motivation. Wir machen das jetzt seit, ich weiß gar nicht, ein Jahr, 2 Jahren? Ja, 2 Jahre. Wir haben kannst du ja ausrechnen, wir haben 83 Folgen, alle 2 Wochen. Das sind 166 Wochen. Ja. Das sind wie viele Jahre? Ein Jahr hat 50 Wochen. Ah, oh Mann, ey, ich kann sowas nicht. Ja, 56 oder so, 52, 53, 52 Wochen oder so. Auf jeden Fall schon also weiter. Fast 3 Jahre, ja. Und wie gesagt, das ist halt... manchmal musst du dann auch gucken, dann Freitag, Samstag, Sonntag sind so die Aufzeichnungstage und dann überlegen wir halt, ja, Freitag, das wäre direkt nach Arbeit. Stefan wohnt nun auch nicht so um die Ecke, da muss man sich halt auch noch treffen und so. Ja, aber das ist auch immer ein bisschen Organisationsaufwand. Ja, aber es ist doch für euch auch mal ein bisschen spannender, wenn ihr auf einmal auf dem S-Bahnhof sitzt oder weiß ich nicht. Da muss ich jetzt erst sagen, Stefan ist ja so der dann schon gern unter die Leute würde und auch die Leute ansprechen. Was? Ja, doch. Also, deswegen, wenn wir irgendwo Außenaufnahmen machen, ich finde es auch schön von der Atmosphäre, aber meist ist es dann, dass Stefan so Orte aussucht, die dann auch gut frequentiert sind. Ja, ja, dann halten wir das Mikro mal in die Menge. Ja, das bin ich nicht so der... Ich auch nicht. Ich finde es schön, wenn man zu Hause ist und das macht erst ein bisschen Ruhe, nicht so laut. Hm? Einfach so. Einfach so. Sich. Bisschen quatschen. Ja, find toll. Quatschen. Find gut. Steg drauf. Steg mal hier hoch. Ja, ich überlege gerade, nochmal zu der privaten Motivation zurückzukommen. Also es ist ja schon so, nehme ich mal an, dass Leute auch bestimmte Sachen erreichen wollen. Also wenn ihr jetzt dazu gehört, zu den Leuten, die jetzt sagen, ich habe jetzt gar nicht so ein Ziel im Kopf, sucht euch mal irgendwas, was interessant ist und versucht einfach mal zu machen. Zum Beispiel ein Instrument lernen wäre mal eine tolle Sache. Nein. Nicht so, ne? Also es wäre nichts für mich. Ich habe dann im Moment eine neue Motivation, Gebärdensprache. Echt jetzt? Ja? Oh Gott. Sagen wir es mal so. Was hat René nicht? ASL, American Sign Language. Habe ich schon mal damals angefangen. Da gibt es auch in alten Sendungen, gibt es da auch schon Hinweise drauf. Das ist nur eingeschlafen, weil da hat die Motivation nachgelassen, weil andere Sachen wichtig waren. Was für ein Ding? Gebärdensprache. Ach, Gebärdensprache. Ja, aber wozu brauchst du das? Weil, ich dachte, mach ich einen Beitrag drüber, will ich gar nicht zu viel verraten. Ja, so. Wozu brauchst du das? Genau. Na, wozu brauchst du das? Ja, ich freue mich dann, dass ich's kann. Manchmal muss man ja schon einen gewissen Sinn und Zweck sehen, oder? Das stimmt, weil die Zeit ist überall. Wertvoll. Ah ja, und zwar im Podcast Ausgabe 60, 30. Oktober 2008. Ey, klasse, kurz vor Halloween. Das ist jetzt ein Jahr her. Ja. Ich wollte gerade sagen, ist doch erst. Ja. Okay, genau. 2008. Nee, du hast recht, manchmal sollte man sich natürlich gleich Hobbys suchen, die man sinnvoll anwenden kann. Ja. Aber wie gesagt, also für mich privat. Aber auch dazu musst du ein Ziel haben. Nehmen wir mal an, du sagst dir, du kannst, wir hatten ja schon oft drüber gesprochen, du kannst mit 60 deinen Job hier nicht mehr ausüben. Ja, richtig. Okay, dann ist meine Rente, ist vielleicht ein blödes Beispiel. Nehmen wir 40. 50, so 50, 50 ist gut. Nehmen wir 50 und dann kannst du deinen Job nicht ausüben. Müsste man sich ja schon Gedanken machen, langfristig, weil für uns sind es jetzt noch 20 Jahre bis dahin und in 20 Jahren kann man echt eine Menge machen. Ja. Wenn ich überlege, was ich bin jetzt mit Julia nicht mal 20 Jahre zusammen und was wir innerhalb von 3 Jahren erreicht haben, wenn man das jetzt noch auf die 20 Jahre sehen würde, dann wäre man ja sonst wo. Ne? Das heißt, du überlegst dir, was möchtest du in 50 Jahren machen. Und jetzt bei mir zum Beispiel schwirrt so im Kopf rum Illustrator. Ja, das wird es ja schon, glaube ich, immer. Ja, das Problem ist jetzt, also ich habe jetzt ein Ziel. Ne? Sucht euch, ihr könnt ja mal parallel dazu selber euch auch jetzt überlegen, was könnt ihr euch vorstellen, was man mit 50 beruflich noch ausüben kann, was euch liegen würde. Die Fähigkeit müsst ihr noch nicht besitzen. Ihr solltet vielleicht gewisse Grundvoraussetzungen für diese Fähigkeit haben. Also nur ein bisschen. Zum Beispiel, wenn ihr seid der Bademeister, dann solltet ihr keine Angst vor Wasser haben. Nur ein bisschen. Nee, okay. Und dann, ne, wenn man sein Ziel dann erstmal hat, dann kann man überlegen, wie kommt man jetzt dahin. Ich hätte jetzt fast 20 Jahre Zeit, um Illustrator zu werden. Das heißt, ich könnte quasi 20 Jahre lang meine Fähigkeiten des Zeichnens anfangen zu spezialisieren. Und ja, 20 Jahre, überleg mal, 20 Jahre. Das glaube ich, schwirrt ja schon länger in dir, in deinem Köpfchen. Ja, aber dann, jetzt muss natürlich die Motivation da sein, dass ich sage, okay, 20 Jahre, da setze ich mich jeden Abend eine halbe Stunde Motivation hin. Und Zeit. Ja. Doch, Zeit ist ein wichtiger Zeit Faktor. Zeit muss man sich aber nehmen. Siehst du, da wären wir wieder. Zeit muss man sich nehmen, ne? Ja, es ist aber nicht immer so einfach, sich die Zeit zu nehmen. Wir nehmen mal nur 15 Jahre, sonst werden die Zahlen so hoch. Sagen wir mal eine Viertelstunde. Jeden Abend setze ich mich eine Viertelstunde hin und mal einfach. Das sind 15 Minuten. Ja. Halt, warte, muss ich anders rechnen. 15 Jahre mal 365 Tage. Ja. Ne? So. Mal 24 Stunden. Achso. Mal 60 Minuten und jetzt durch 15 Minuten. Was habe ich denn jetzt ausgerechnet? Na, wahrscheinlich die Zeit in 15 Jahren. Wie viel das pro Tag wären? Oh Gott, 500. Machen wir anders. 15 Minuten am Tag sind im Monat 15 mal 30. Ja. 450. Und das jetzt mal 12. Hört sich hoch 5.400. Das heißt, in einem Jahr würde ich 90 Stunden, hätte ich mich 90 Stunden damit beschäftigt. Ja, weil das Wichtigste überhaupt ist ja erstmal, dass man sein Ziel findet. 15 Mal, jetzt hänge ich in der Rechenschleife. Manche möchten aber nicht rechnen. Nein, ich rechne deswegen. Muss man auch nicht. Also eine Viertelstunde am Tag, einen Monat lang, hat man sich im Monat 7,5 Stunden mit einer Sache beschäftigt. Und 7,5 Stunden sollten schon reichen, um wirklich vorwärts zu kommen. Eigentlich ja. Viertelstunde. Ja, René, du hast hier recht. Ja, du hast hier recht, da gibt es ja gar keine Frage. Aber manchen Leuten fällt es schwer. Und da müsst ihr überlegen, zurückblicken, würde man dann sagen, wenn man 50 ist, ey, hätte ich mich einfach mal 2 Jahre am Riemen gerissen und wirklich darauf gearbeitet, dann würde ich jetzt nicht immer noch in der Fabrik am Fließband stehen und mir tut der Rücken weh. Ja, ist ja richtig. Aber das ist halt dann Motivation. Ne? Man muss, richtig. Man und muss ein Motiv, ein Ziel haben und muss auch ganz fest an dieses Ziel. Ja, man muss auch einen Nutzen davon sehen. Und man, vielleicht muss man auch, gut, jetzt sagt man auch 15 Jahre und dann denkt man, okay, in 15 Jahren hast du es dann endlich geschafft, aber vielleicht ist es für manche zu lang. Vielleicht gibt es auch wieder so kurzfristige Motivation genau, und langfristige Motivation. Da habe ich auch wieder ein gutes Beispiel. Und zwar, ich habe morgens das Problem mit früh aufstehen. Jo. Das heißt, wenn bei mir, ich stelle mir den Wecker und vom Wecker klingeln bis zum Aufstehen vergehen ungefähr eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde. Ja. Da bin ich schon fertig unterwegs. Ja. Das Problem ist, ich weiß selber, dass es viel schöner wäre, wenn ich nach dem Wecker klingeln direkt aufstehe. Also ich komme nie zu spät oder so. Dummerweise, und das weiß ich im Hinterkopf, die Zeit reicht immer noch genug, ne? Mhm. Also ich stehe trotzdem eine Stunde vorm Aufstehen. Also ich bin trotzdem eine Stunde, bevor ich los muss. Weit eine Stunde, anderthalb Stunden, bevor ich los muss, bin ich aufgestanden. Aber ich würde gerne 2 bis 2,5 Stunden vorher. Warum? Ja, weil du hast so viel Zeit dann am frühen Morgen. Ich habe keinen Bock zu hetzen. Ich möchte ganz entspannt auf der Couch sitzen, mein Frühstück essen. Ne? Aber das musst du auch so sehen, das kannst du nur ab gewissen Uhrzeiten. Der Tag muss relaxen. Ja, das stimmt natürlich. Also für das mich kann man nicht zu jeder Uhrzeit, das muss man das sagen. Stimmt. Also bei mir wäre es 5.30 Uhr, was ich vorhabe aufzustehen. Ja, das ist eine gute Zeit. Und ich bin auch hochmotiviert, das zu machen. Ich habe es auch schon geschafft. Im Schlaf, er träumt davon. Nee, ich habe es wirklich schon geschafft, eine Woche lang, um nicht 5.30 Uhr, 5.40 Uhr halt dann aufzustehen. Und jetzt kommen wir zu dem Problem. der große Gegner der Motivation ist immer Komfort. Ne? Und, ja, wie meinst du das? Na, und zwar ist es so, oder sagen wir so, die das kurzfristige Glücksgefühl oder ja. Na, was du sagst, der kurzfristige Erfolg. Und für mich ist es so, wenn der Wecker klingelt, ist für mich die schnellste Befriedigung, dieses Gefühl zu haben, auf den Wecker zu drücken und nochmal weiter zu schlafen. Ja. Und dieses Gefühl ist stärker als die Motivation. Ja. Dann doch schon ganz entspannt aufzustehen und ein paar Sachen zu schaffen. Siehst du? Ja, und dagegen kämpfe ich noch an. Und da ist die Frage. Aber das finde ich nicht schlimm, René. Ja, Schlaf ist wichtig. Also man muss nicht 2 Stunden vorher. Aber da geht es ja darum, dass ich es scheinbar nicht schaffe, in diesem Punkt mich doll genug zu motivieren. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also erstmal muss man sich das klar vor Augen führen, was ist der Nutzen, den man davon hat, wenn man bestimmte Sachen tut. Ich glaub, manchmal und man muss davon überzeugt sein, dass es gut ist. Ich glaube, manchmal muss man gar nicht nachdenken. Einfach machen. Ja, aber wenn du was erreichen willst, wenn du sagst, ah, hier, ich versuche seit 5 Jahren, versuche ich irgendwie lesen zu lernen. Ja, dann ist es eines aber nicht so wichtig. Eine Fremdsprache zu lernen. Ja, richtig. Dann könnte man im Gegenzug sagen, wenn du es noch nicht gepackt hast. Dann ist es dir nicht so wichtig. Dann ist es dir scheinbar nicht wichtig und dann lass es. Ist ja auch so. Aber vielleicht sagt man ja, doch, mir ist es wichtig, ich schaffe es trotzdem nicht. Es gibt bestimmt genug Leute, die sagen, ich würde unbedingt Spanisch lernen, aber ich krieg's einfach nicht auf die Reihe, ich krieg's zeitlich nicht hin und so. Dann möchte man diesen Leuten ja auch helfen und sagt, pass auf. Na, manchmal muss man auf den richtigen Weg geführt werden. Ich habe ja auch so meine... Dann helfen so eine Bücher. Wir hatten ja, genau, erstens die Bücher, wir hatten ja auch mal drüber gesprochen, dass ich halt gerne so, ich mache mal ganz andere Kindersachen verkaufe. Ne? Und dann war ich will für ein Geschäft und eine Werbung machen. Nein, Mann, ich will einfach nur das sagen. Und du hast ja nie gemacht. Ja. Ja? Und hab dann irgendwann mich da rein zufällig durch eine Freundin. Hau nicht mal so auf den Tisch. Hinzugekommen. Das vibriert das Mikrofon. Ja, ja. Und seitdem mache ich es. Einmal gemacht, ich habe mich zu überwunden, es zu machen, die Arbeit auf mich zu nehmen. Und seitdem läuft's. Gut, und jetzt halt die Überlegung, ne? Wie kann man da weitergehen? Und da kommt. Ja, aber ich bin ja schon mal froh, dass es so läuft. Da kommen wir jetzt auch wieder an den Punkt, noch 10 Minuten. Dann kommen wir jetzt an den Punkt, dass man das nicht immer unter Kontrolle hat. Ne? Dass man bei bestimmten Dingen sagt, okay, ich bin hochmotiviert, ich bewege meinen Arsch, aber ich treffe auf Sachen, die ich einfach, die außerhalb meiner Kontrolle liegen. Ne? Und das ist natürlich dann auch blöd. Ja. Und das ist die Frage, in sowas bist du eigentlich dann machtlos. Ne? Also du bist ja in so einer Situation, ohne dass wir ins Detail gehen müssen, aber du steckst ja jetzt in der Situation, dass du auch was machen willst. Und ich kann irgendwie. Du kommst nicht weiter, weil du auf jemanden angewiesen bist. So ein bisschen, ja. Ja, der. Erstens das und bei mir ist es immer der Zeitvergang. Ja, das ist eine blöde Ausrede. Jetzt sind diese 50 Minuten, ja, René. Lass es 10 Minuten sein. 10 Minuten sind immer noch mehr. 10 Minuten im Monat wären 30 Minuten. Ja, aber mir ist mein Schlaf sehr wichtig. Da bin ich sehr eigen. Ich schlafe halt sehr gerne. Und ja, aber 10 Minuten weniger schlafen oder nicht, macht ja nun keinen Unterschied. Dann machst du nicht jeden Tag, sondern dann machst du es einmal in der Woche. Ich versuch's ja schon. Ich habe schon gesagt, ich hab mir vorgenommen, einen Tag zu definieren. Ich habe es leider nicht geschafft, aber vielleicht muss ich mir Zettel am Computer machen oder irgendwie so einen Kalender. Ja, so fett am Spiegel, Achtung, Sonntag. Keine Ahnung, oder ich sag, wie... Sehr guter Hinweis mit dem Zettel. Ja, ist ja so. Hau nicht immer so auf den Tisch. Mann, Entschuldigung, das ist eine Frauengewohnheit. Nee, das ist irgendwie ganz schön aggressiv. Nee, pass auf, mit dem Zettel ist eine gute Idee. Und zwar musst du manchmal dich auch mit deinen Zielen täglich konfrontieren. Und, ich mach dir einen Zettel, Herr Wecker! Entschuldigung. Ja. Aufstehen. Nee, ich weiß es ja. Nein. Und zwar solltest du, am besten du schreibst es dir irgendwo hin und guckst dort auf diese Liste einmal morgens und einmal abends. Und jetzt kommt, und das wird für manche wahrscheinlich jetzt so Chaka-mäßig sein, ne? Aber man muss es halt mal ausprobieren, vielleicht funktioniert es ja. Das Beste ist, jetzt. Wenn man jetzt. Wenn du im Prinzip machst du's? Ich versuch's jetzt an einem Beispiel. Genau, machen wir das früh aufstehen Beispiel. Ich stehe morgen früh um 5.30 Uhr auf, weil ich dann genügend Zeit habe, das und das zu machen. Ne? Und wenn man das so konkret schon vor sich her sagt, nimmt man ja seine eigene Stimme, was man sagt, auch auf. Und es soll dann wohl leichter sein, die Sachen umzusetzen. Ja, aber das mache ich auch. Ich sage Samstag zum Beispiel oder Anfang der Woche, sprich Montag, sage ich Sonntag, muss ich meine Aktion wieder machen, ne? Was ich mir halt immer vornehme. Ja, und Samstag, so heute, okay, jetzt reden wir drüber, jetzt erinnere ich mich wahrscheinlich nochmal dran. Ja, was reden ist was anderes, als wenn du nur dran denkst. Ja, und Sonntag, dann sitze ich da wieder. Also du musst es auch konkretisieren, ne? Du musst auch ganz konkret. Ja, aber irgendwie kommt dann immer was dazwischen und das funktioniert nicht. Ihr darf aber nicht, dann sagst du, tut mir leid, ich arbeite an meiner Zukunft, das kann ich dazwischen. Ja, ey, lieber Computer, nee, lieber Mann, liebes Kind, ja, es geht gerade nicht. Ja. In 20, 30 Jahren gehst du seinem Kind und sagst, ja, du hast mich damals immer, du wolltest immer, dass ich dir einen Apfel schneide und jetzt deswegen habe ich jetzt nicht die... Ist ja richtig. Weil man kann wirklich was erreichen. Ich möchte jetzt mal, weil Julia hier auch dauernd rumtanzt, vielleicht mal Julia als Beispiel nehmen. Julia, als ich Julia kennengelernt habe, hatte ich, weil mich beschäftigt diese Motivationsgeschichte und Zielsetzung und Persönlichkeitsentwicklung ja schon länger. Oh ja. Und da hatte ich zu dir auch mal gesagt, was sind denn deine Ziele? Was möchtest du denn in deinem Leben mal erreichen? Ne? Und Julia hat so als Hobby halt die Fotografie gehabt und hat gesagt, ich würde gern mal selbstständig als Fotografin arbeiten und halt völlig unabhängig. Und ja, in diesem Jahr ist Julia halt komplett unabhängig und selbstständig. Und betreiben du, wie lange betreibst du es mit der Fotografiererei jetzt? 2004 also Jahre schon. Nein, ja, 5 Jahre. Ne, und das ist ja, kommt hast auch. Du schon ein neues Ziel? Nee, ja, und klar. Nee, ach. Ja, nee, aber was ich am sagen will, ist, man kann halt, wenn man das wirklich verfolgt, dann auch schaffen, ne? Also. Ja, und glaub, ich glaube. Das einzig Blöde an so einer Sache ist immer, wenn du es dann erreicht hast, ist es für dich nichts Besonderes, in Anführungszeichen, ist dann noch was Besonderes. Aber du, aus der Vergangenheit gesehen, wenn du sagst, ey, ich weiß ganz genau, dass ich in 4 Jahren das, was ich mir jetzt vorstelle, selbstständig mache, dann sagst du noch, wow, oh, wenn ich sowas schaffen würde. Du wirst jetzt sagen, okay, jetzt sind wir wieder beim Beruf, aber ich habe damals immer gesagt, das war so vor 4, 5 Jahren, habe ich gesagt, mit 30 möchte ich halt, habe ich in einem Hotel gearbeitet, wo ich halt glücklich war, lala, aber habe auch gesagt, mit 30, also sprich in 5 Jahren, möchte ich woanders sein. Und das in der Position und in dem Hotel und ich habe es geschafft. Siehst du, mir ging es ähnlich. Ich habe immer gesagt, also ich habe ja... Aber du brauchst auch einen Ansporn, nur mal ganz kurz, ne, um da mal, ne, um... Da. Für mich war es, also ich hatte eine Hürde auf diesem Weg, was ich gleich erzählen werde, und das war ein Flugzeug, genau. Ich rede jetzt von was anderem wahrscheinlich nicht, was du denkst. Nee, und zwar mir, ich hatte beim Fernsehen gearbeitet, in so einem kleinen Regionalsender hier in Berlin, und hatte immer vorgehabt, habe immer gesagt, ich möchte mal bei ProSieben arbeiten. Ne? Ich war, wie alt war ich denn? 18 oder 19 war ich gewesen. Und habe gesagt, ich möchte mal bei ProSieben arbeiten. Und dann hatte ich mich halt dort beworben, habe eine Sendung gesehen, habe herausgefunden, welche Produktionsgesellschaft das macht und habe mich bei denen beworben und die haben mir ein Schreiben geschickt und haben gesagt, Also die Firma war in Berlin und haben gesagt, nee, wir haben die Bewerbung nach München weitergeleitet. Und dann bekam ich Tatsache ein Schreiben aus München. Ich soll ins Flugzeug steigen und vorbeikommen. Und zu dem Zeitpunkt war ich so ein Mensch, wo ich gesagt habe, mir ist meine Familie wichtig, mir sind meine Freunde wichtig, ich würde die Stadt nicht verlassen. Und nicht aus beruflichen Gründen. Weil ich hatte einen Job. Also es gab eigentlich keinen Anlass. Ne? Und ich habe gesagt, du wolltest bei ProSieben arbeiten, jetzt setz dich in diesen scheiß Flieger rein und flieg da runter und dann guckst du halt. Du sagst jetzt rückwirkend, das war falsch, ne? Nee, ganz und gar nicht. Ich sage, das war dieser Schwung, den ich mir da geben musste. Ich habe wirklich überlegt, mache ich's? Ich hatte. Aber gut, du hast wahrscheinlich trotzdem auch Freunde gefragt oder Familie, ne? Was sie davon halten. Du hast es bestimmt nicht alleine so ein bisschen so entschieden. Doch, oder? Eigentlich schon zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich trotz Freunden und Familie eigentlich immer so, dass ich eine Entscheidung für mich selber getroffen habe. Das ist so gut, dass du das kannst, aber. Ja, nee, aber es war für mich eine Hürde gewesen, weil ich gesagt habe, ich habe hier einen Job, warum sollte ich jetzt die Stadt verlassen? Und ich habe gesagt, es ist eine andere Stadt, ich kannte da keinen Menschen und so. Und ich musste dann auch ein Jahr lang zwischen Berlin und München pendeln. Also ich bin letztendlich glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und manchmal muss man halt über seinen eigenen Schatten springen. Da muss man halt gucken, ist das Risiko, was man eingeht, geringer als das, was nachher rauskommt, wenn man es tut. Ja, und ich habe jetzt auch ein Ziel. Ich habe ein Ziel und ich werde es verfolgen und mal sehen, wenn wir uns in 2 Jahren noch wieder sprechen, ob ich es erreicht habe. Willst du dein Ziel? Nein, will ich nicht sagen. Wir müssen mal, genau, wenn ihr Ziele habt, habt ihr auch die Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Stefan sagt jetzt mal die Kontaktmöglichkeiten. Er ist nicht da. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich gebe das und das ist das Ziel fürs nächste Mal, dass René diese Kontaktdaten, merkt euch das, im Kopf hat. Nö, wieso? Ich habe gar nicht die Motivation, die auswendig zu lernen. Weil gehe auf blog.über.de und gucke da unter Kontakt. Und zwar könnt ihr uns kostenlos anrufen in der Zeit von 8 bis 22 Uhr. Dank GoYellow, wenn das noch funktioniert. Wir können es ja gleich mal ausprobieren. Und zwar... ruft uns an! Ja, da ist so ein Button, da klickt ihr drauf, dann geht ein Fenster auf, dann kann man seine Telefonnummer eingeben und dann werdet ihr automatisch mit unserem Anrufbeantworter verbunden. Oder ihr nehmt ganz normal das Telefon in die Hand und ruft die Berliner Nummer an, also die Vorwahl für Berlin ist 030. Und die Rufnummer ist die 202-368-03. Toll! Oder ihr schreibt uns eine Mail an blog@juba.de oder kommentiert einfach den Dingesbummens hier, den Beitrag zu. Ganz kurz nochmal, was mir da einfällt. Mir fällt so vieles ein eigentlich, aber gut, da können wir ja nicht so drüber reden. Jetzt, das würde den Zeitrahmen sprengen, glaube ich. Uns ist doch auch die Motivation, dass zum Beispiel sagen, in 5 Jahren, wann? 2012? Dass wir sparen ja schon fleißig, kann man das so sagen? Oder ist das ja, jetzt, ne, für unsere Disneyland-Aktion wieder einmal. Ja, wieder mal. Genau. Und wir sagen ja jetzt schon, okay, 2012 geht's wieder los. Und das, ja, das ist für mich jetzt momentan oder auch für meine Tochter, also für die Familie eigentlich, eine Motivation zu sagen, hey komm, das schaffen wir. Wir möchten das und das bis dahin sparen, ganz in Ruhe und entspannt, ohne irgendeinen Druck dahinter zu haben, weil die Zeit ist ausreichend. Ja, man muss dazu sagen, ist natürlich Disneyland in Paris und ist trotzdem sehr finanziell ein großer Brocken, muss man schon sagen. Ja, also, aber man hat ja Zeit. Wir fahren ja zu 4 dieses Mal und ich glaube, wir planen ein 3.000 Euro. Ja, muss man und das auch. Für wie viele Tage? 5 Tage? 4 oder 5 Tage? 3 Übernachtungen waren das. Also ist schon ganz schön am Brocken. Ist es, aber man muss sich ja nicht unter Druck setzen, weil man hat ja noch ein paar Jahre Zeit. Da wären wir schon fast wieder bei einem anderen Thema und zwar Geld. Nee, dieses halt sein Leben auch mit Highlights zu bestücken. Ne? Ja, und diese Highlights können dann halt auch ruhig Geld kosten. Die andere Sache wäre jetzt diese Dino-Geschichte. Ja. Da kostet eine Karte 50 Euro, ab 50 Euro, die 40 Euro, 30 Euro. Und dann Euro sitzt dann halt schon weiter hinten, weiter die ganz vorne sind recht preisintensiv. 70, 80 oder 70? Ach, also 79 noch was und aufwärts. Ja. Also da gibt es auch so Prämienkarten und keine Ahnung. Also es gibt ganz Menge. Aber was ist es dann wert? Erinnerst ich denke schon. An unser an unser Abendbrotessen im Disneyland? Was hat das pro Person gekostet? Ne, du meinst Buffalo Bill. Ja, diese Show, genau. Über 100 Euro. Pro Person? Ja. Nee. Doch, 80 Euro oder so, oder? Ja, ist ja nicht über 100. Naja, also 80 Euro pro Person irgendwie, auch, ne? Kinder waren günstiger noch. Und da haben wir auch gesagt, ne, als wir raus sind. Ja, das ist wert gewesen. War genial, war schön. 59 Euro für einen Erwachsenen und 45 Euro für ein Kind. War das 60 Euro nur? Na, dann ist ja doch gut. Mit Essen. Ja, aber für ein Abendessen ist es schon ordentlich, aber eine Show dazu. Ne? Weil wir waren noch mal in einem anderen Restaurant dort, wo... also sehr erschreckend war, was da, ne, das war dann so, das okay, einmal und nie wieder. Ja. Dann gibt man lieber 20 Euro mehr aus und hat noch eine kleine Show nebenbei, ne? Aber man lernt draus. Ja, immerhin. So. Ich würde echt noch eine ganze Weile mit dir quatschen, aber Stefan, da reicht mir irgendwie. Unsere Motivation ab. Ist jetzt zu Ende, wir haben keinen Bock mehr. Ich glaube, du kannst jetzt auch noch eine Weile quatschen, aber wenn Stefan hier wäre, der hätte schon dreimal Feierabend gemacht, glaube ich. Nee. Doch, die Sache ist ja die, wir haben uns immer gesagt, wir bleiben bei dem Podcast bei 20 Minuten. Oh. Wir sind jetzt hier unten, steht die Zeit. Weil es kann ich nicht lesen. Nee, 52. Aber ich glaube, da fällt vorne und hinten noch ein bisschen was weg. Ja, ist so schön. Da fällt der Song halt ein bisschen kurz aus. Reicht, wir brauchen auch keinen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen motivieren. Ja, genau. Wenn ihr irgendwelche Ziele habt oder Tipps habt, wie man sich motivieren kann, wäre toll. Dann schickt uns die einfach zu. Und wir werden sie weitergeben. An mich! Ja. Ich brauche noch ein bisschen Motivation, Jungs und Mädels. Ja, ich werde mal Stefan anrufen und motivieren, dass er beim nächsten Mal wieder mit dabei ist. Und ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. Aber dann kann ich ja nicht dabei sein, voll doof. Doch. Könnt ihr abstimmen. Nein, du kannst nächstes Mal auch wieder dabei sein. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Okay. Und wenn nicht, machen wir so einen Tagespodcast, eine Stunde jeden Tag mit Marien. Ja, also wenn ihr das wollt, ne, bitte wählen. Denkt dran, morgen sind die Wahlen. Nee, morgen sind die Wahlen nicht, weil wir zeichnen jetzt für den nächsten Donnerstag auf. Oh. Das heißt, wählen ist jetzt schon vorbei. Wählen ist schon zu spät. Das wusste ich nicht. Wenn ihr die Wahlunterlagen zu Hause habt, dann könnt ihr die entsorgen. Braucht ihr nicht mehr. Okay. Ja, gut, dann wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Alle Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.